Kopf. DJ Rappen ist kommt den verfickten Scheiß drauf. Du verkackte Fotz und tanzt vor mir, Alter, mit deinem dicken geilen Booty Arsch. Und ich seh dir an, du verfickte Hure, ich seh dir an, was du brauchst. Du brauchst den Freak. Tanzt du zu dem Beat, man sieht's dir an, du brauchst den Freak.